Viele möchten gerne, dass ihre Ehe perfekt läuft. Dass ihr Ehepartner, ihr Ehemann, ihre Ehefrau perfekt ist. Sie haben wahrscheinlich zu viele Filme gesehen, zu viel Träumereien erlebt oder gehört, zu viele Märchengeschichten gesehen oder gehört. Denn eine Ehe kann niemals perfekt sein. Wie ein Mensch niemals perfekt sein kann. Nur Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Perfekte. Er ist der Einzige, der perfekt ist. Subhanallah. Subhanal Malik. Allah ist der Einzige, der niemals einen Fehler macht. Niemals macht er einen Fehler. Und er ist der Einzige, der perfekt ist. So kann deine Ehe, da sie aus zwei Menschen besteht, die fehlerhaft sind, die sündig sind, ja, niemals perfekt werden. Subhanallah. Es gehört dazu, Fehler zu haben. So wie es in der Religion dazu gehört, Fehler zu haben. Subhanallah. Und so gehört es auch, in die Ehe Fehler zu haben. Es ist ganz normal. Es ist von der menschlichen Natur, Fehler zu machen. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste von euch ist wer? Der reuig zurückkehrt, wenn er eine Sünde gemacht hat, wenn er einen Fehler gemacht hat. Subhanal Malik. Das sind die Angelegenheiten in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Angelegenheiten in einer Ehe, subhanallah, man muss erstmal überlegen, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, eine Ehe ist ein heiliger Vertrag. Ein Bund zwischen Zweien mit Allah. Dem Mann und der Frau und diese zwei mit Allah. Eine Ehe ist etwas sehr, sehr Heiliges im Islam, subhanallah Malik. Eine Ehe ist etwas sehr Wertvolles und der Vertrag zwischen ihnen ist sehr, sehr gewaltig. Und die Gelehrten sagen dazu, die Ehe hat die Wahl zwischen den Juden und den Propheten. Was bedeutet das? Das heißt, der Vertrag zwischen Eheleuten und Allah ist wie der Vertrag zwischen den Juden mit Allah und den Propheten und Allah. Die Juden hatten einen Vertrag und sie haben ihren Vertrag mit Allah gebrochen und so gehörten sie zu den Verfluchten. Und die Propheten hatten einen Vertrag mit Allah und sie haben ihren Vertrag eingehalten, so gehörten sie zu den Auserwählten, zu den Nahegestellten. So haben die Eheleute die Wahl, ob sie diesen Vertrag mit Allah ehrlich und aufrichtig eingehen, dann mit zu den Juden gehören oder zu den Nahegestellten und mit den Propheten sein werden. Das klingt hart. Das klingt hart. Und diese Aussage ist nur eine Aussage unter den Gelehrten, die man hört. Doch wenn man sie genau betrachtet, ist das für jene, die gottesfürchtig sind. Denn diejenigen, die gottesfürchtig sind, sie wissen, dass ihre Ehepartner Fehler machen. Sie wissen, dass es menschlich ist, Fehler zu machen. Sie wissen, dass es menschlich ist, zornig zu werden, wütend zu werden, ja, aufeinander sauer zu sein. Das ist ganz normal. Aber sie wissen auch, dass Vergebung die beste Mittel ist. Dass aneinander zu vergeben und daran zu arbeiten, das beste Mittel ist. Und dabei niemals Allahs Grenzen zu überschreiten. Subhanal Malik. Denn wer von uns macht denn keine Fehler? Wer von uns macht keine Fehler? Jeder macht von uns Fehler. Doch Fehler sind dazu da, bereinigt zu werden. Eine Ehe wirft man nicht einfach so weg, nur durch ein oder zwei Fehler. Eine Ehe ist etwas Besonderes. Ganz besonders, wenn man Kinder hat. Wir müssen versuchen, diese Ehe zusammen mit dem Ehepartner, mit der Ehepartnerin zusammen weiterzuentwickeln. Diese Fehler zu bereinigen und sich selbst charakterlich und in der Ehe als Partner, als Familie weiterzuentwickeln. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Nicht, dass man stundenlang, jahrelang Filme anschaut wie eine Ehe. Ja, subhanallah, diese Filme, sie machen die Ehen kaputt. Sie machen viele Ehen kaputt, weil sie zeigen nur ein, zwei Abschnitte von einem angeblichen Leben. Und das ist sogar gelogen. Meine lieben Geschwister, ich sage euch hier und jetzt, wenn man eure Ehe nehmen würde, die ganzen Jahre, die ihr zusammen seid, und daraus die besten Momente nimmt und einen Film schneidet, jeder wäre eifersüchtig auf euch. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Shaitan kommt zu euch mit einer schlechten Sache von eurem Ehepartner, so denkt an die guten Sachen, die dieser Ehepartner hat. Subhanal Malik. Was für ein weiser Mann dieser Prophet. Sallallahu alaihi wasallam. So sollten wir daran denken, wenn unser Partner einen Fehler macht, dass er ein Mensch ist an erster Stelle. Und ihm vergeben, denn Allah liebt die Vergebung. Subhanal Malik. Allah liebt die Vergebung. Und an dritter Stelle sollten wir versuchen, uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Denn das Miteinander benötigt viel Anstrengung, benötigt viel Arbeit. Manchmal gibt der eine mehr und der andere weniger. Und ein nächstes Mal ist es umgekehrt. Doch lasst euch nicht irritieren. Eure Ehe ist gut, inshallah ta'ala. Und falls sie nicht gut läuft, dann findet ihr inshallah ta'ala einen Weg. Aber versucht nicht, beziehungsweise fallt nicht auf den Shaitan herein. Fallt nicht auf den Shaitan herein und werft eure Ehen einfach so weg, bloß weil der Ehepartner ein oder zwei Fehler hat, womit ihr nicht klarkommt, womit ihr ein Problem seht. Doch jedes Problem hat eine Lösung. Man muss sie nur finden.